Was sind wir alle noch zusammen im Park? So viel Zeit, wissen nicht mal wohin. Maximal Kleingeld auf Tasche, so weit weg von Gold und Platin. Auf MTV Cribs sind wir die Stars. Doch alles, was sie haben, macht für uns keinen Sinn. Doch geben mein Track auf die Rolex auf Dache zusammen mit dem Team. Wir hatten zu wenig, aber davon reichlich. Die Air Max tot, aber trugen uns weit weg. Heute Mercedes, AMG, alles Hightech. Was bringt mir die Scheiße, wenn ich darin allein sitz? Worte hatten recht, weil sie ehrlich gemeint sind. Versprechen einen Sinn, denn sie wurden gehalten. Doch hier ist die Liebe keinen Cent mehr wert. Denn sie hält nur so lange, wie die Spotlights scheinen. Warum bist du weg von dem Glück, was du hast? Es wäre perfekt, genau so wie es war. Ich halt den Moment fest, solange ich noch kann. Doch er verschwindet im Schatten, geht das Rampenlicht an. Es wird nie sein wie früher, wir nennen uns noch Brüder und sehen uns maximal einmal im Jahr. Doch jedes Like, jeder Kick, jede goldene Platte zerschneidet nur weiter das Band. Ich hoffe, du bist niemals fake, denn das Name ist du, was wirklich fake. Du bist weg, auf nie wiedersehen, dann nehmen wir uns so von Bildern erzählen. Wir alle noch zusammen im Park. So viel Zeit, wissen nicht mal wohin. Maximal Kleingeld auf Tasche, so weit weg von Gold und Platin. Auf MTV Cribs sind wir die Stars. Doch alles, was sie haben, macht für uns keinen Sinn. Doch geben mein Track auf die Rolex auf Dache zusammen mit dem Team. Wenn Gold am Arm hält nachts nicht warm, Paranoia dich wach, die Waffen scharf. Statt Loyalität, die dein Rücken schützt, hängt hinter dir nur noch ein Rattenschwanz von Neidern. Alles klebt an deinen Lippen wie die Filter von Kippen, weil niemand mehr Nein sagt. Gott verdammt, bist du einsam. Kein Klick, kein Reim, keine Pitch, kein Like, kein Hit, kein Hype. Bleib mir fern, du liegst, kein Fick, kein Neid, kein Stift, kein Mike, kein Blitzlicht scheint mehr 6 Fuß tief. Nur noch Erde und Knochen und keine Wand voll mit Platten aus Gold. Ich kenn dir von Herzen, glaub mir von Herzen. Doch nichts ist umsonst und erst recht nicht Erfolg. Ich hoffe, du wirst niemals fehlen, denn das Name ist du, was wirklich fehlt. Du bist weg, auf die Wiedersehen, dann nehmen wir uns nur von Bildern erzählt. Ich hoffe, du wirst niemals fehlen, denn das Name ist du, was wirklich fehlt. Du bist weg, auf die Wiedersehen, dann nehmen wir uns nur von Bildern erzählt. Du kannst grüßen, wenn du willst, keiner denkt mehr an dich im Bezirk, denn du bist nicht mehr hier. Als hättest du nie existiert. Scheiß auf deine YouTube-Klicks. Wir treffen uns nicht einmal zum Café. Nicht mal hallo, wie geht's, Bruder, was ist passiert? Denk an die Tage und weiß noch, wie ich zu dir sagte. Ich hoffe, du wirst niemals.